Komm, stimmt doch mit uns ein und lasst uns fröhlich sein, denn Gott, der Herr, hat uns befreit. Er gab uns seine Kraft, die neues Leben schafft, preist ihn in alle Ewigkeit. Komm, stimmt doch mit uns ein und lasst uns fröhlich sein, denn Gott, der Herr, hat uns befreit. Er gab uns seine Kraft, die neues Leben schafft, preist ihn in alle Ewigkeit. Er ist allein der Herr und ist sonst keiner mehr. Die Ehre gibt nur ihm allein. Bedenkt, was er getan, betet ihn dafür an. Kommt, lasst uns seine Zeugen sein. Er ist allein der Herr und ist sonst keiner mehr. Die Ehre gibt nur ihm allein. Bedenkt, was er getan, betet ihn dafür an. Kommt, lasst uns seine Zeugen sein. Singt, lobt und jubelt laut, wer auf den Herrn vertraut, der baut sein Leben nicht auf Sand. Der die Welt regiert und seine Kinder führt, er hält sie fest in seiner Hand. Singt, lobt und jubelt laut, wer auf den Herrn vertraut, der baut sein Leben nicht auf Sand. Er, der die Welt regiert und seine Kinder führt, er hält sie fest in seiner Hand.